Die EU in ihrer heutigen Gestalt kann man bezeichnen als eine Konföderation oder einen Staatenbund. Die Mitgliedstaaten haben eine Reihe originärer Zuständigkeiten auf eine höhere Ebene verlagert. Aber diese Abgabe von Kompetenzen ist durch einen Austritt aus der EU, Artikel 50 des EU-Vertrages, grundsätzlich jederzeit rückholbar. Die Mitgliedstaaten bleiben souveräne Subjekte des Völkerrechts. In einem Bundesstaat würde dagegen die völkerrechtliche Souveränität auf den Bund übergehen. Die konstitutiven Elemente eines europäischen Bundesstaates lassen sich zwar nicht abschließend beschreiben, aber folgende Zuständigkeiten, Kompetenzen müssten sicherlich dazugehören: Gesetzgebungskompetenz für ein einheitliches Strafrecht und Zivilrecht, einschließlich der wesentlichen Teile des Steuerrechts, des Familien- und Erbrechts, des Arbeitsrechts und des Rechts der Sozialversicherung. Recht zur Erhebung von Bundessteuern. Recht zur Kreditaufnahme. Alleinige Zuständigkeit für die auswärtigen Beziehungen. Alleinige Zuständigkeit für Streitkräfte. Eigene Bundespolizei. Eine Legislative würde aus zwei Kammern bestehen. Ein europäisches Parlament, das nicht mehr nach nationalen Quoten, sondern entsprechend den tatsächlichen Bevölkerungsanteilen zusammengesetzt ist. Eine zweite Kammer, die aus dem heutigen Europäischen Rat weiterentwickelt wird und analog zum Deutschen Bundesrat arbeiten könnte. Beide hätten das Recht zu Initiativen in der Gesetzgebung. Die Frage, welche Bundesgesetze durch die zweite Kammer zustimmungspflichtig und welche zustimmungsfrei sind, wäre im Einzelnen zu regeln. Das Europäische Parlament hätte die Zuständigkeit zur Wahl eines Präsidenten oder Ministerpräsidenten, der Chef der europäischen Regierung ist. Der Präsident oder Ministerpräsident wählt die Mitglieder der europäischen Regierung aus. Sie mögen Minister oder Kommissare heißen, das ist egal. Es mag offen bleiben, ob sie zusätzlich der Bestätigung durch das Parlament bedürfen. Ein Bundesstaat in der skizzierten Struktur hat seine grundsätzliche Funktionsfähigkeit schon häufig erwiesen. In diese Strukturen würde sich auch eine gemeinsame Währung organisch einfügen. Eine politische Union würde so viel Bande schaffen, dass niemand an der Zukunft der gemeinsamen Währung Zweifel hätte. Die Legitimationsfrage, der sich jedes Staatswesen stellen muss, wenn es langfristig stabil sein soll, ist damit freilich nicht beantwortet. Ich glaube nicht, dass solch ein Grad an Zentralisierung und die damit verbundene Aufgabe nationaler Gestaltungsmöglichkeiten unter den Mitgliedern der EU in historisch absehbaren Zeiträumen, also innerhalb der nächsten 50 Jahre, mehrheitsfähig wäre. Es ist zudem nicht erkennbar, dass damit erkennbare neue Ressourcen für Wohlstand und Wachstum erschlossen würden. Eine politische Union würde weder die Wohlstandsunterschiede verringern, das zeigt der Vergleich Europas mit den USA, noch mehr Wachstum bringen, noch örtliche Fiskalpleiten und Armut verhindern. Der ehemalige Bundesverfassungsrichter Udo Di Fabio meint dazu: Den Versuch, dem bundesstaatlichen Modell zu folgen, halte ich für einen Irrtum. Erlösung gibt es nicht auf Erden und nicht in einer Konstruktion des 19. Jahrhunderts. Der angeblich alle Probleme lösende europäische Bundesstaat könnte weit größeren Zerreißproben ausgesetzt sein als die gegenwärtige Union. Mit vielen Gewichten und Gegengewichten, die eine Balance ermöglichen. Europa wäre damit eher in Gefahr, einen seiner historisch größten Vorzüge aufzugeben, nämlich die Vielfalt der Staaten, Völker und Gesellschaften, die unterschiedliche Lösungen hervorbringt und auf diese Weise Individualität und Innovation fördert. Schon heute ist ein Problem Frankreichs die relative Erstarrung in zentralstaatlichen Strukturen, in denen alles vom Mittelmeer bis zur Kanalküste einheitlich geregelt ist. Dagegen liegt die deutsche Stärke und eine Quelle für die weitaus höhere Innovationskraft auch in der Vielfalt des dezentralen Staatsaufbaus. Bremen und die Bayern zum Beispiel regeln ihre regionalen Angelegenheiten ziemlich unterschiedlich. Selbst ein so begeisterter Europäer wie der britische Historiker Timothy Garton Ash warnt: Ich glaube nicht, dass wir immer wieder ein großes Projekt für eine leuchtende Zukunft Europas benötigen, eine europäische Utopie auf Erden. Der Schlüssel für die Erneuerung Europas liegt heute noch in den nationalen Demokratien. Dort wird Europa wiedergeboren. Oder auch nicht. Der erfolgreichste Bundesstaat der Welt ist übrigens die kleine Schweiz. 7,8 Millionen Einwohner leben in 26 Kantonen, die selbstständiger sind als deutsche Bundesländer. Sie haben seit 200 Jahren Frieden, eine nationale Währung und den höchsten Lebensstandard der Welt. Es ist eben nicht die Größe, die zählt für den wirtschaftlichen und politischen Erfolg eines Staates. Für heutige Bundesstaaten in der EU wie Deutschland, Österreich, Belgien, Spanien würde ein europäischer Bundesstaat die Existenzfrage stellen. Praktisch alle wesentlichen Zuständigkeiten der nationalen Bundesebene würden bei einem europäischen Bundesstaat nach Brüssel wandern und die nationalen Bundesstaaten als leere Hüllen zurücklassen. Es sei denn, die heutigen regionalen Zuständigkeiten der Länder würden auf die nationale Ebene gehoben. Der europäische Bundesstaat würde dem nationalen Föderalismus den Boden entziehen. Das wäre nicht wünschenswert und der nötige Umbau in den nationalen Bundesstaaten wäre dort auch nicht mehrheitsfähig. Diese kurze Betrachtung zeigt, der europäische Bundesstaat ist gegenwärtig eine Utopie und er wird es noch für lange Zeit bleiben. Reden wir dabei nicht nur von den Deutschen oder von den Franzosen, sondern reden wir von den Briten, Dänen, Schweden, Polen und Tschechen. Es ist überhaupt nicht vorstellbar, dass eines dieser Völker in absehbarer Zukunft seine Souveränität zugunsten des oben beschriebenen europäischen Bundesstaates aufgibt. Auch ein Freund einer immer noch weitergehenden staatlichen Integration Europas wie Wolfgang Schäuble weiß, dass Deutschland sich über die genauen Konturen eines europäischen Bundesstaates nicht einmal mit Frankreich einigen könnte. Das blockiert auch die Weiterentwicklung der Europäischen Kommission zu einer Regierung Europas. Mit einer europäischen Regierung würde zudem der Europäische Rat entmachtet. Das würde im Augenblick nicht einmal Deutschland wollen. Schäuble sagt, da es keinen europäischen Bundesstaat geben wird, wird es auch keine europäische Regierung in dem Sinne geben, wie es die Bundesregierung heute ist. Gleichwohl, und das erscheint widersprüchlich, möchte er die Direktwahl des EU-Präsidenten, um damit die Integration auf der psychologischen Ebene voranzubringen. Das ist aber ein Nebenkriegsschauplatz.